Sie sich entschlossen haben, die Kassette anzuhören. Sicher wird sie Ihnen auch diesmal wieder etwas Neues aufzeigen, was Ihnen Ihrem persönlichen Erfolg nützlich sein wird. Zuerst also wieder die Stufen des Erfolgs, damit Sie immer wissen, dass Sie noch richtig liegen und sich auf Ihrem Weg nach oben befinden. Völlig gleichgültig, welches Erfolgsprinzip Sie auch kennenlernen, Sie werden diesem Prinzip mit Skepsis begegnen und sich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Oft vielleicht noch mit den begleitenden Gedanken, dass das so einfach sein soll, das glaube ich schon gar nicht. Sie werden auch zweifeln. Soll ich wirklich, wer weiß, was da alles auf mich zukommt? Oder ob das für mich was ist? Ich kann mir zwar denken, dass das für andere funktioniert, aber ob das auch bei mir klappt? Diese Zweifel sind ganz normal und werden Sie noch einige Zeit begleiten. Aber Sie wissen nun, dass Sie nicht der einzige Mensch sind, der sich dies und jenes nicht zutraut, sondern dass es 98% aller anderen Menschen ebenso ergeht. Das, was man kann, traut man sich auch zu. Und das, was man nicht kann, das muss man halt Schritt für Schritt erlernen. Und mit jedem kleinen Erfolg wächst auch das Vertrauen zu sich selbst. Vielleicht sind Sie bestrebt oder auch wieder bestrebt, erstmal andere Menschen zu fragen, was die denn davon halten. Vorsicht! Das ist die größte Gefahr. Denn Sie werden kaum einen Menschen treffen, der es Ihnen wünscht, dass Sie erfolgreicher werden, als er selbst vielleicht ist. Man wird Ihnen abraten, Sie belächeln, kritisieren oder hinter Ihrem Rücken reden. Erst wenn Sie es geschafft haben, werden Sie von Ihren Freunden hören, was Sie jetzt über andere denken. Nämlich, dass du es schaffst, das habe ich schon immer gewusst. Also behalten Sie es stets für sich und lassen Sie die anderen erst durch ihre Resultate auf Sie aufmerksam werden. Na gut, ich will es mal versuchen, werden Sie sich nun sagen. Und damit haben Sie den ersten Abschnitt eines neuen Erfolges bereits hinter sich. Die zweite Stufe bringt Ihnen die Erkenntnis, jetzt weiß ich, wie es geht. Und danach, jetzt weiß ich, was ich tun müsste. Sie werden jetzt auch erkennen, jetzt weiß ich auch, warum es der oder der geschafft hat. Sie werden das Prinzip, den Grund entdecken, warum der eine Mensch dauernd Glück hat, der andere den Reichtum für sich geradezu gepachtet hat, wieder ein anderer eine glückliche Familie hat oder warum jener andere Menschen für sich begeistern kann oder warum dieser immer gute Geschäftsabschlüsse tätigt oder jener ein stets gern gesehener Gast ist. Im nächsten Schritt nehmen Sie es sich vor, es denen gleich zu tun, denn nun wissen Sie ja, was zu tun ist. Aber Sie werden es nicht gleich richtig machen. So wie man halt das Autofahren, das Laufen, das Schreibmaschine schreiben oder alle anderen Dinge des Lebens erst lernen muss, so muss man auch lernen, erfolgreich und glücklich zu sein. Anfangs, und das ist ein nicht zu unterschätzender Erfolg, werden Sie sich dabei ertappen, es trotz besseren Wissens wieder nicht richtig gemacht zu haben. Freuen Sie sich über diese Erkenntnis, denn früher wussten Sie ja nicht einmal, dass Sie irgendetwas falsch machten. Und haben anderen die Schuld gegeben. Nun werden Sie schon mittendrin merken, dass Sie gerade dabei sind, wieder etwas falsch zu machen, obwohl Sie es eigentlich richtig vorhatten. Erinnern Sie sich dann zurück an die Fahrschule oder an den Reit, Tennis, Squash, Surf, Segel, Judo, Englisch oder an irgendeinen anderen Unterricht, in dem es Ihnen ähnlich erging. Schon bald darauf werden Sie es bereits das erste Mal richtig machen. Und nach erneuten Fehlern hier und da wird Ihnen das neue Erfolgsprinzip zur Gewohnheit, so wie früher das nicht zum Erfolg führende Prinzip eine Gewohnheit für Sie war. Nun wissen Sie das erste Mal, ja, auch ich bin zum Erfolg geboren. Auch ich kann Erfolg haben, wenn ich die Erfolgsprinzipien erlerne. Nun erkennen Sie die Gesetzmäßigkeiten des Erfolgs und des Glücks immer deutlicher. Sie erkennen nun auch, warum Sie früher einfach keinen Erfolg und kein Glück haben konnten. Dies wird Sie ermutigen, auf diesem Weg zu bleiben und den nächsten Schritt zu wagen. Aber Sie werden immer wieder Rückschläge erleben, kleine und große, der eine mehr, der andere weniger. Sie werden vielleicht sogar meinen, dass es vorher alles besser war und dass es jetzt eher bergab mit Ihnen geht. Warum ist das so? Nun, Erfolg und Glück bekommt man nicht geschenkt. Beides hat seinen Preis. Warum ist der Geizige nicht glücklich? Weil er zu geizig ist, den Preis zu zahlen, den das Glück kostet. Warum ist der Ängstliche nicht glücklich? Weil er Angst hat, dass er das, was er hat, als Preis für sein Glück verlieren könnte. Warum ist der Missgünstige nicht glücklich? Weil er nicht bereit ist, anderen etwas zu geben, um selbst Glück zu haben. Warum ist der Super-Clevere nicht glücklich? Weil er sogar das Glück übers Ohr hauen will, anstatt den reellen Preis dafür zu zahlen. Warum ist der Ungläubige nicht glücklich? Weil er meint, dass das Glück ihn übers Ohr haut. Warum ist der Negative nicht glücklich? Weil ihm der Preis zu hoch erscheint. Warum ist der Neidische nicht glücklich? Weil er anderen das Glück neidet und deren Glück haben möchte, anstatt auf die Idee zu kommen, sich eigenes Glück zu erwerben. Warum ist der Hassende nicht glücklich? Weil er glückliche Menschen hasst und es deshalb vorzieht, auf sein eigenes Glück zu verzichten. Sobald Sie also erkannt haben, dass Erfolg und Glück bezahlt werden müssen, werden Sie auch erkennen, dass alle Ihre sogenannten Rückschläge nur Abschiede von alten Wegen und Dingen sind. Nach jedem Rückschlag, oder sagen wir ruhig Abschied, werden Sie später erkennen, dass es stets nur zum Vorteil für Sie war. Schon bald darauf werden Sie sogar schon während des Rückschlages oder Abschiedes den Vorteil sehen, den Ihnen diese unerwünscht scheinende Situation bringt. Nun können Sie aufatmen, denn Sie wissen jetzt, dass es richtig für Sie war, den Weg zum Glück und zum Erfolg einzuschlagen. Und Sie sehen immer deutlicher, dass das Erfolgsprinzip für Sie arbeitet. Bevor Sie diese Stufe erreicht haben, sollten Sie nicht aufhören, mit diesem Band zu arbeiten. Denken Sie stets daran, dass Sie fast allen anderen erfolgreichen und glücklichen Menschen einen wesentlichen Vorteil gegenüber haben. Sie wissen nun, was auf Sie zukommt. Fast alle anderen vor uns außer Ihnen tappen auf ihrem Weg nach oben im Dunkeln und haben nur die Hoffnung, dass alles gut enden wird. Denken Sie an Kolumbus, der seine Mannschaft immer wieder davon überzeugen musste, dass die Reise gut ausgeht und dass sie nicht am Ende der Erde hinabfallen würden, wie man damals glaubte. Noch einen Tag, bevor die amerikanischen Inseln gesichtet wurden, versuchte man ihn zur Umkehr zu überreden. Kolumbus aber blieb hartnäckig, obwohl er selbst nicht wusste, was auf ihn zukommt. Er musste oder konnte nur blind glauben, dass sein Weg der Weg des Erfolges war. Niki Lauda wusste auch nicht vorher, dass er eines Tages Weltmeister werden würde. Aber auch er setzte alles auf diese eine Karte. Er besaß nur einen Porsche, mit dem er fast jeden Sonntag Rennen fuhr, um mit dem Siegergeld seinen Einstieg in die Formel 1 zu finanzieren. Er verschuldete sich jedes Mal höher und alle äußeren Anzeichen schienen eher dafür zu sprechen, dass es mit ihm bergab anstatt bergauf ging. Man hielt ihn für besessen und kaum einer gab ihm eine Chance. Aber er ließ sich nicht beirren. Seine Freunde und Bekannten gingen in Diskotheken und zu Partys, während er trainierte und arbeitete. Erst nachdem er es geschafft hatte, sagten sie zu ihm, dass du es eines Tages schaffen würdest, Niki, das haben wir schon immer gewusst. Aber als er noch auf dem Weg nach oben war, hat er diese Worte von diesen Leuten nicht zu hören bekommen. Thomas Alva Edison hat über 10.000 Rückschläge bei der Erfindung der Glühbirne hinnehmen müssen. Auch er wusste vorher nicht, dass er es doch noch schaffen würde. Sie werden es schaffen, denn Sie wissen, was alles auf Sie zukommt. Und mit jedem Mal mehr, mit dem Sie diese Kassette hören, wird Ihnen wieder etwas klarer und deutlicher. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, sondern legen Sie jetzt wieder den genauen Zeitpunkt fest, wann Sie die Kassette erneut hören wollen. Sie haben jetzt 10 Sekunden Zeit, sich die Uhrzeit genau einzuprägen. Und noch besser, sie sich schriftlich zu notieren. 10 Sekunden Pause. Nun geht es wieder an die eigentliche Arbeit. Was will ich wirklich? Das ist die entscheidende Erfolgsfrage überhaupt. Unterschätzen Sie diese Frage niemals. Denn wenn Sie ab jetzt Glück und Erfolg dauerhaft pachten wollen, dann wird Sie diese Frage auf Ihrem gesamten Lebensweg begleiten. Wenn wir von einem Menschen sagen, dem ist sowieso nicht zu helfen, denn der weiß selbst nicht, was er will, dann haben wir damit ausgedrückt, dass wir ihn für einen erfolglosen Dummkopf halten, der sich erst einmal Gedanken über sich selbst oder, genauer ausgedrückt, über seine Vorstellungen und Ziele machen soll. Ein Mensch, der nicht weiß, was er will oder wohin er will, kann nichts Vernünftiges erhalten bzw. nirgends ankommen. Er wird sich sein ganzes Leben lang abrackern, aber nichts Konkretes erreichen. Erstaunlicherweise beklagen sich gerade diese Menschen am meisten über ihr ungerechtes Schicksal. Um Glück und Erfolg magnetisch anzuziehen, muss ich zumindest genau wissen, dass ich Glück und Erfolg haben will. Und zwar nicht irgendwann einmal rein zufällig, sondern ab heute jeden Tag. Sie werden sagen, natürlich will ich. Wollen Sie wirklich? Wissen Sie ganz konkret, was für Sie Glück und Erfolg überhaupt bedeutet? Dies ändert sich dauernd. Und Sie sollten sich auch dieses Mal wieder erneut Gedanken darüber machen, ob Sie das, was Sie beim letzten Hören der Kassette für erstrebenswert hielten, immer noch an erster Stelle möchten. Am besten, Sie stellen sich vor, Sie hätten das, was Sie glücklich oder erfolgreich machen soll, bereits jetzt. Stellen Sie es sich jetzt ganz deutlich vor. Fühlen Sie es. Sehen Sie es. Versuchen Sie es ganz bildlich vor Ihr geistiges Auge zu bekommen. Und jetzt denken Sie nicht nur an die Vorteile, sondern auch an die Nachteile, die das Ersehnte mit sich bringen wird. Ein großes Haus bringt zum Beispiel viel Arbeit. Und wenn Sie es nicht bar bezahlen können, noch viele Verpflichtungen mit sich. Ein großes neues Auto bringt Ihnen nicht die ersehnte Anerkennung, sondern eher Neid ein. Die Eroberung einer Freundin oder eines Freundes ist keine Garantie für Glück und Erfolg. Gerade in einer Partnerschaft muss man jeden Tag erneut etwas für sein Glück tun. Der Entschluss, sich zusammenzutun, ist nur ein vorübergehendes Glücksgefühl. Wenn Sie Gesundheit vordringlichst wünschen, sollten Sie bereit sein, entsprechend zu leben, zu essen, zu schlafen und sich körperlich fit zu halten. Nun, wissen Sie für heute, was Sie wollen? Ein Mensch, von dem wir sagen, der weiß genau, was er will, ist in unseren Augen bereits ein Erfolgsmensch. Legen auch Sie deshalb jegliches Es-ist-mir-egal-Denken ab. Ab jetzt wissen Sie immer genau, was Sie wollen. Überprüfen Sie Ihren jetzigen Beruf. Bringt er Ihnen das, was Sie sich unter der Tätigkeit vorstellen, die Sie zum Erfolg bringt? Wenn nicht, dann prägen Sie jetzt im Geiste Ihr zukünftiges Berufsbild, selbst wenn es ein solches noch gar nicht gibt. Wenn Sie wissen, was Sie wollen, dann ist es nicht schwer, etwas zu erreichen, was anfangs fast unmöglich aussah. Es ist leichter, als etwas Superleichtes zu erreichen, wenn Sie nicht wissen, ob Sie es tun sollten und sich hinsetzen und anfangen zu grübeln. Überdenken Sie Ihre jetzige Wohnung, Ihr Haus und auch den Ort, in dem Sie wohnen. Wo würden Sie glücklicher sein? Malen Sie sich ein genaues geistiges Bild. Und wenn Sie wollen, dann malen Sie es sogar auf Papier. Denken Sie nun an Ihre persönlichen Verhältnisse. Was würden Sie den jetzigen Verhältnissen vorziehen? Wie sollte es ideal aussehen? Geben Sie sich nicht mit Geringerem als dem Idealsten zufrieden, denn sonst handeln Sie sich direkt neue Unzufriedenheit und Misserfolgserlebnisse ein. Machen Sie sich also ein genaues Bild von dem, was Sie als erstrebenswert ansehen. Lassen Sie sich aber nicht von anderen beeinflussen, denn was andere für erstrebenswert halten, muss für Sie noch lange nicht Glück und Erfolg versprechend sein. Was also ist Ihr Ziel? Was müssen Sie erreicht haben oder tun, um sich glücklich zu fühlen? Solange Sie sich noch sagen, tja, wenn ich das mal selbst wüsste, ist es notwendig, es systematisch zu erlernen, sich Ziele zu stecken, und zwar im Kleinsten. Die jetzt folgende Methode wenden sogar führende Manager an, und zwar auch noch heute, obwohl sie ihre Erfolgsleiter schon ziemlich weit erklommen haben. Stecken Sie sich für den morgigen Tag genau 7 Ziele. Ziel Nummer 1 ist, die Kassette zu hören. Ziel Nummer 2 ist, die Ziele für den nächsten Tag zu stecken und die restlichen 5 Ziele sollten Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel den Brief an Andreas schreiben oder den Wasserhahn reparieren oder den Kofferraum aufräumen. Diese Ziele sollten realistisch erreichbar sein und nicht zu der Arbeit gehören, die Sie sowieso erledigen müssen. Es soll sich also um Dinge handeln, die Sie vielleicht schon seit Wochen vor sich herschieben. Wenn Sie irgendetwas erledigt haben, dann streichen Sie es durch und seien Sie einen Augenblick glücklich und stolz. Denn das ist ganz besonders wichtig, um Schritt für Schritt den Glauben an sich selbst zu verstärken. Wenn Sie etwas nicht geschafft haben, dann ist das kein Grund zum Ärgern. Setzen Sie es einfach auf die Liste für den nächsten Tag, aber bleiben Sie stets bei maximal 7 Zielen. Mit dieser Methode arbeiten Sie nun mindestens so lange, wie Sie mit dieser Kassette arbeiten. Aber wenn Sie sich erst einmal daran gewöhnt haben, werden Sie sie kaum noch missen wollen. Vielleicht sind Sie inzwischen so weit, dass Sie auch in den großen Dingen, also in Ihren Fernzielen, genau wissen, was Sie wollen. Hier verfahren Sie ähnlich, ohne jedoch zu warten, bis Sie ein Ziel erreicht haben und es abhaken können. Schreiben Sie sich nun jeden Tag genau auf, was Sie erreichen wollen, wie Ihre Arbeit aussehen soll, wie Ihre privaten Verhältnisse aussehen sollen, wo und wie Sie wohnen möchten. Kurz gesagt, halten Sie genau schriftlich fest, wie Ihr Leben auszusehen hat, damit Sie rundum glücklich und erfolgreich sind. Tun Sie dies jeden Tag, ohne jedoch den Text des Vortages nur abzuschreiben. Sie wissen inzwischen warum und Sie wundern sich jeden Tag wieder, stimmt's? Halten Sie also wie gewohnt das Band an und malen Sie Ihre Zukunft erfolgreich und glücklich aus. Erst im Geist und dann wieder auf dem Papier. Und jetzt machen wir erstmal eine Pause. Bis gleich. Wenn Sie gewissenhaft nur einen Monat mit der Zielsetzungsmethode gearbeitet haben, werden Sie bereits mehr für Ihr Glück und Ihren Erfolg getan haben, als in den letzten 12 Monaten zusammen. Lassen Sie sich nie verleiten, die hier empfohlenen Praktiken zu beurteilen, bevor Sie sie eine gewisse Zeit selbst ausprobiert haben. Denken Sie deshalb immer an das, was Sie am Anfang der Kassette über die Stufen zum Erfolg gehört haben. Bevor wir mit dem eigentlichen Erfolgsprogramm fortfahren, nun wieder die Anregungen für Ihr Äußeres. Viele äußerst intelligente Menschen sind der Meinung, dass das Aussehen keine Rolle spiele, sondern nur die Leistung etwas bedeutet. Die Praxis zeigt aber, dass auf den interessanten Positionen nur äußerst selten die Intelligenten sitzen. Um im Leben mehr als der Durchschnittsmensch zu erreichen, sind 2 Faktoren notwendig. Erstens, Sie müssen sich gut verkaufen können. Zweitens, Sie müssen beharrlicher sein als andere. Zum sich gut verkaufen können gehört an erster Stelle, dass man möglichst vom ersten Augenblick an einen guten Eindruck macht. Warum ist das so wichtig? Wenn Sie zum Beispiel nur qualifiziert sind und nicht den entsprechenden Eindruck machen, braucht Ihr Gesprächspartner doch viel länger, um sich davon zu überzeugen, dass Ihr nicht guter äußerer Eindruck täuscht und dass Sie über irgendwelche Qualifikationen verfügen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Ihr Gesprächspartner, Ihr neuer Arbeitgeber, Ihr Kunde, Ihr zukünftiger Lebenspartner oder ein anderer Mensch ist. Jeglicher Kontakt im Umgang mit Menschen wird vorprogrammiert durch Ihr äußeres Erscheinungsbild. Sie machen sich jeden Schritt zum Erfolg nur unnütz schwerer, wenn Sie Ihr Äußeres vernachlässigen. Wenn Sie erst einmal der Mensch sind, der Sie sein möchten, dann können Sie es sich leisten, so auszusehen wie ein nicht erfolgreicher Mensch. Aber dann wird es Ihnen kaum noch Spaß machen, denn dann werden Sie Gefallen am Gutaussehen gefunden und selbst in Ihrer Freizeit, wenn Sie sich lässig kleiden, Ihren eigenen Stil pflegen. Aber nur unordentlich zu sein, heißt noch lange nicht, einen eigenen Stil zu haben. Machen Sie es sich also leicht. Geben Sie all Ihren Mitmenschen und vor allem Ihrem Partner oder Ihrem zukünftigen Partner, den Sie vielleicht erst noch kennenlernen wollen, die Möglichkeit, sich sehr schnell für Sie zu begeistern. Erfolglose Menschen halten sich dort auf, wo sich andere erfolglose Menschen aufhalten. Erfolglose Menschen ziehen Erfolglose magnetisch an und kommen deshalb nie mit den Menschen zusammen, die sie weiterbringen könnten. Und wenn 5 kranke Menschen zusammenfinden, so produzieren sie noch mehr Krankheit, weil jeder dem anderen sein Leiden immer und immer wieder erzählt. Und das ist ansteckender als die schlimmste Seuche. Verseuchen Sie sich nun nicht länger mit Misserfolg, sondern lassen Sie sich vom Bacillus Glück und Erfolg anstecken, und der hält sich gewöhnlich dort auf, wo Sie glückliche und erfolgreiche Menschen treffen. Ziehen Sie sich mal schick an, versetzen Sie sich in Festtagsstimmung, denn für den Glücklichen und Erfolgreichen ist jeder Tag ein Festtag, und gehen Sie in Ihrer Freizeit dorthin, wo Sie nun hinpassen. Eine Tasse Kaffee im besten Hotel Ihres Ortes oder der nächstgelegenen Stadt ist nur um Groschen teurer als in der kleinsten und vergammelsten Kneipe. Lernen Sie nun, sich hier wohlzufühlen und immer sicherer zu werden. Beobachten Sie nun die Menschen, die hier ein- und ausgehen. Sie werden schon nach kurzer Zeit einen Blick dafür bekommen, wie sich die Erfolgreichen verhalten und wie sie sich kleiden. Bald werden Sie auch erkennen, wer von Ihnen zusätzlich einen glücklichen Eindruck macht. Nun haben Sie bereits Ihre Vorbilder gefunden, und das ist ein wichtiger Schritt. Denn nun sehen Sie Ihr Ziel noch deutlicher vor Augen. Bisher hatten Sie stets nur vor Augen, was Sie nicht wollten. Aber das ist nicht sehr anspornend. Wenn Sie in Zukunft eine Verabredung treffen, dann wissen Sie also auch wo. Viele alte Freunde werden zwar jetzt sagen, nun spinnt er oder sie. Aber diese alten Freunde werden Ihnen auf Ihrem Weg nach oben schon bald nicht mehr fehlen, denn Sie werden interessantere und bessere Freunde und Bekannte finden. Machen Sie aber nie den Fehler, Ihre alten Freunde ganz zu vergessen oder gar geringschätzig auf sie herabzublicken. Die goldene Regel sagt Ihnen auch warum. Die legendären amerikanischen Millionäre, die es vom Tellerwäscher bis ganz oben geschafft haben, waren nicht irgendwo Tellerwäscher und wurden auch nicht zufällig Millionär. Liest man ihre Geschichte, so haben sie eines gemeinsam: das Ziel, es zu schaffen. Und deshalb gingen sie halt ins Grand Hotel, um wenigstens schon einmal, und sei es nur als Tellerwäscher, in die Nähe der ganz Erfolgreichen zu kommen und so ihr Verhalten studieren zu können oder wenigstens vom Personal die Geschichten über sie zu hören. Ihr richtiger Umgang ist der Umgang mit erfolgreichen, glücklichen Menschen. Ihr richtiges Äußeres ist das Erscheinungsbild eines erfolgreichen, glücklichen Menschen. Leisten Sie sich lieber ein Kleidungsstück weniger, aber dafür sollte es Ihnen wie angegossen passen und es sollte Sie vorteilhaft erscheinen lassen. Lassen Sie sich deshalb von den Menschen beraten, die selbst einen Sinn für Schick haben. Und haben Sie vor allem den Mut, einen Menschen Ihres Vertrauens zu fragen, ob Sie Mundgeruch haben, einen unordentlichen Eindruck machen, unvorteilhaft gekleidet sind oder ob Ihre Verhaltensweise in irgendeiner Form unangenehm ist. Und wenn Sie dann eine ehrliche Antwort bekommen, sagen Sie nur okay oder danke oder ich bin dir für deine Aufrichtigkeit wirklich dankbar, das hilft mir weiter. Verlieren Sie kein Wort der Rechtfertigung oder gar der Kritik. Stellen Sie nun ab, was abzustellen geht, und machen Sie sich eine morgendliche Checkliste für Ihr Äußeres. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen zur Arbeit gehen, ohne sich die Zähne zu putzen oder mit Körpergeruch. Wenn die Morgenwäsche nicht den ganzen Tag ausreicht, muss man halt in der Mittagspause ein Deo nehmen oder etwas anderes tun. Heutzutage ist so etwas schließlich kein Problem mehr. Stellen Sie sich vor dem Spiegel immer wieder die Frage: Möchte ich mit diesem Menschen zu tun haben? Und alles, was Ihnen an sich selbst nicht gefällt, kommt auf Ihre Zielsetzung, sodass Sie es Schritt für Schritt in Ordnung bringen können. Alles, was Sie tun, um sich sicher und wohl zu fühlen, tun Sie für Ihr Glück und für Ihren Erfolg. Und jetzt stehen Sie wieder auf, gehen zum Spiegel und fragen sich: Sehe ich wie ein erfolgreicher und glücklicher Mensch aus? Sie wissen ja, eines können Sie sofort dafür tun. Lächeln Sie sich selbst an und sagen Sie sich: Ich werde es schaffen. Das steht jetzt schon fest. Und wenn Sie nun auch heute wieder daran denken, Ihre Essgewohnheiten zu beobachten und zu verbessern, haben Sie wieder einen Schritt nach vorn getan. An nichts kann man deutlicher einen Möchtegern erkennen als an schlechten Tischmanieren. Wollen Sie wirklich glücklich und erfolgreich werden? Haben Sie auch heute noch die ganz feste Absicht dazu? Die Rückschläge auf dem Weg zum Erfolg werden Sie gut verkraften können. Ja, sie werden jeweils anschließend besonders wichtig für Sie sein, denn mit jedem überwundenen Rückschlag haben Sie Ihr Rückgrat und Ihr Selbstbewusstsein gestärkt und ein starkes Selbstbewusstsein ist der halbe Weg zum Erfolg. Deprimierend ist es lediglich, wenn Sie in einer Talsohle aufgeben und sich auch noch in Ihrem alten Aberglauben bestärkt fühlen, dass Sie wohl doch nicht zum Erfolg geboren sind. Der Weg zum Erfolg ist keine Autobahn für die Masse, sondern ein kleiner Trampelpfad für Außenseiter. Glückliche, erfolgreiche Menschen sind Außenseiter, denn es sind nur 1% oder noch weniger, die ihr Leben so im Griff haben, wie sie es sich selbst wünschen. Aber vergessen Sie nie, Erfolg hat seinen Preis. Zum Beispiel jeden Tag 30 Minuten mit dieser Kassette zu arbeiten. Kennen Sie außer Ihnen noch jemanden, der allein dazu bereit ist? Aber Sie müssen noch mehr bezahlen, denn Sie werden vielleicht alles verlieren, was Sie besitzen. Wenn Sie aber fest entschlossen und bereit sind, alles zu geben, was Sie besitzen, dann liegen Sie genau richtig. Lachen Sie nicht, wenn Sie nun hören, dass Sie zum Beispiel Ihr altes Auto verlieren, Ihre alten Kleider verlieren, Ihre alten Freunde verlieren, Ihre alte Wohnung verlieren, Ihren Arbeitsplatz verlieren, denn Sie müssen sich davon trennen, weil bald bessere und neuere Dinge und Freunde in Ihr Leben treten. Solange Sie am Alten festhalten, kann sich nichts Neues einstellen. Der Weg zum Erfolg ist ein Abenteuer auf einem schmalen Pfad, den Sie bald kennen und vor allem schätzen lernen. Und in Kürze werden Sie auch die geradeste Schnellstraße nicht vermissen, denn dort lässt die Masse keinen Erfolg und kein Glück zu. Abgelegene Pfade haben den Vorteil, dass sie Ihnen nicht nur Abkürzungen bieten können, sondern sie bieten Ihnen bereits links und rechts vom Weg Dinge, die Sie auf der Schnellstraße nie zu Gesicht bekommen. Nur hier werden Sie Menschen treffen, die ebenfalls den direkten Weg zu Erfolg und Glück eingeschlagen haben und die Ihnen echte Tipps und gute Hinweise und natürlich Beziehungen bieten. Wenn Sie auf der Autobahn Panne haben, dann fahren Hunderte an Ihnen vorbei, ohne Ihnen zu helfen. Wenn Sie allein in aller Herrgottsfrühe einen Berg besteigen und sich einen Knöchel verstauchen, wird Ihnen bereits der nächste Bergkamerad seine Hilfe anbieten. Die Masse der Autobahnbenutzer möchte nur auch gern erfolgreich sein und wird Sie belächeln, weil Sie den Trampelpfad vorziehen. Lassen Sie die anderen lächeln, denn Sie werden Ihr ganzes Leben lang fahren, sprich arbeiten, aber nie am Erfolg ankommen. Fragen Sie 99 von 100 Menschen im Alter von 65 bis 70 Jahren, was sie getan haben, um ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Und Sie werden hören, der Krieg oder diese und jene Umstände haben es mir nicht ermöglicht. Aber wenn ich die heutigen Möglichkeiten hätte, ja, dann wäre das alles kein Problem. Und wenn Sie in 40 Jahren die Menschen fragen, die heute 25 oder 30 Jahre jung sind, werden Sie dieselben Antworten bekommen. Sie haben diese Ausrede nun nicht mehr. Denn Sie haben sich selbst mit dieser Kassette eine echte Chance gegeben, um mehr mit Ihrem Leben anzufangen. Bleiben Sie auf diesem Weg. Treffen Sie an dieser Stelle immer wieder die Entscheidung, dass Sie beim geringsten Zweifel die Kassette nicht in die Ecke werfen, sondern im Gegenteil erneut anhören, damit Sie keinen Schritt von Ihrem Weg abkommen, nach oben, zu dem Erfolg und zu dem Glück zu gelangen, was Ihnen vorschwebt. Die wohl wichtigste Erkenntnis in diesem Abschnitt ist für Sie folgende. Immer, wenn Sie meinen, dass Ihre Fernziele wohl ein bisschen zu hoch waren, dass Ihnen, egal aus welchem Grund, kein Erfolg und Glück zusteht, dann kommen Sie nicht auf die Idee, Ihre Ziele zu beschneiden, sondern stecken Sie sie noch höher. Das spornt an. Das gilt natürlich nicht für Ihre Tagesziele, denn damit sollen Sie lernen, Ziele zu erreichen und beginnen, an sich zu glauben. Richten Sie aber Ihr gesamtes Denken auf Ihre Fernziele aus, denn das wird, ohne dass Sie es selbst spüren, eine völlige Veränderung Ihrer Denk- und Verhaltensweise hervorrufen. Die meisten Menschen machen den Fehler und sagen sich, ich will ein größeres Auto, das bedeutet mir etwas. Kaum, dass Sie es haben, sind Sie keine 2 Monate damit glücklich. Dann ist es eine neue Wohnung, ein Haus oder gar ein neuer Lebenspartner. Diese Denkweise ist ein totaler Selbstbetrug und bringt eine Enttäuschung nach der anderen. Warum ist das so? Nun, weil Erfolg und Glück nicht mit äußeren Dingen allein zu erreichen ist. Das Gefühl, glücklich und erfolgreich zu sein, findet in uns statt und ist nirgends außerhalb zu erhalten. Sagen Sie also nie, wenn ich dieses oder jenes erst einmal habe, dann werde ich glücklich sein. Erfolg und Glück ist jetzt, ja, jetzt in diesem Augenblick. Sie werden nie über große Dinge glücklich sein können, wenn Sie es nicht vorher mit kleinen gelernt haben. Seien Sie also jetzt, in diesem Augenblick glücklich, denn Sie haben zig tatsächliche Gründe, in diesem Augenblick glücklich zu sein. Finden Sie keinen? Seien Sie glücklich, dass Sie diese Kassette gerade hören. Seien Sie glücklich, dass Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, etwas für sich zu tun. Und nun finden Sie bitte noch ein paar Gründe, okay? Von Carlyle stammt der Satz, selbst das schwächste Gefühl kann etwas vollbringen, wenn es seine Kräfte auf einen einzigen Gegenstand konzentriert. Ebenso wie das stärkste möglicherweise nichts erreicht, wenn es seine Kräfte zersplittert. Wie sieht es mit Ihrer Zeit aus? Jeder Mensch hat gerechterweise pro Tag 24 Stunden Zeit. Wenn Sie sich dabei erwischen, der Meinung zu sein, keine Zeit zu haben, wird es höchste Zeit, erneut zu untersuchen, wofür Sie Ihre Zeit verbrauchen. Wer 8 Stunden am Tag arbeitet, hat keine Zeit mehr zum Geld verdienen. Dieser witzige Ausspruch sollte trotzdem zum Nachdenken anregen. Was mache ich mit meiner Zeit? Wie viele Minuten oder gar Stunden verbringe ich mit Zeitung und Zeitschriften lesen und Fernsehen? Bringen mich diese Tätigkeiten auf meinem Weg zum Erfolg gezielt weiter? Sollte ich lieber die Autobiografien berühmter Menschen lesen? Wie viel Zeit kostet mein Arbeitsweg? Kann ich ihn nutzbringend verwenden, indem ich erfolgspsychologische Bücher lese oder entsprechende Kassetten höre, anstatt mich von Radiomusik berieseln zu lassen? Womit verbringe ich meine Freizeit? Mein neues Hobby heißt schließlich Wandern auf dem Erfolgs- und Glückspfad. Tue ich dies wirklich? Wie oft diskutiere ich mit anderen, anstatt zuzuhören und aus den Fehlern anderer den Umgang mit Menschen zu lernen? Wie verbringe ich meine Mittagspause? Bewusst erholsam und entspannend oder im nichtsnutzigen Geschwätz mit anderen, vielleicht sogar in Gesellschaft mit den negativsten Nachrichten des Tages aus einer fragwürdigen Zeitung? Beginnen Sie, jeden Tag aufs Neue, Ihre Zeitinvestitionen zu überprüfen. Und jede Minute in irgendeiner Form bewusst und sinnvoll auf Ihr Fernziel auszurichten. Das hat nichts mit Selbstversklavung zu tun, sondern im Gegenteil. Es ist endlich die Befreiung aus Ihrer jetzigen Versklavung. Ihre Umwelt hat es nämlich in den vergangenen Jahren geschafft, Sie so weit zu bringen, dass Sie sich, ohne es bewusst zu wissen, mit Misserfolgs- und Unglückswegen beschäftigen, anstatt Ihr Leben positiv und aufbauend zu gestalten. Sie haben die Möglichkeit, sich Ihrem neuen Hobby rund um die Uhr zu widmen. Machen Sie sich doch diesen Idealzustand bewusst. Selbst während der Arbeitszeit haben Sie die Möglichkeit, zwischendurch an Ihre Fernziele zu denken und somit Ihr Handeln immer wieder auf Erfolg auszurichten. Wenn Sie Ihre Arbeit nicht befriedigt oder Sie hassen sie sogar, dann bringt Sie das nicht weiter. Bevor Sie Ihren Arbeitsplatz wechseln, sollten Sie sich Gedanken darüber machen, was Ihnen diese Arbeit für Vorteile und Erkenntnisse gebracht hat. Gewinnen Sie Ihrem jetzigen Arbeitsplatz erst etwas Positives ab und fragen Sie sich auch einmal, warum Sie dort überhaupt gelandet sind. Alles im Leben hat seinen Grund und der Erfolgreiche erkennt diesen Grund nur wesentlich schneller als der Nicht-Erfolgreiche. Sie haben keine Chance, befördert zu werden, wenn Sie einen unzufriedenen Eindruck machen. Befördert wird nur der Mann, der einen erfolgswilligen Eindruck macht und entsprechende Resultate zeigt. Unzufriedenheit ist zwar ein guter Motivationsfaktor, aber dauernde Unzufriedenheit wird Sie zermürben und vor allem Ihr Selbstbewusstsein drücken, sodass Ihre Aussicht, eine bessere Arbeit zu finden, nur noch geringer wird. Warten Sie nicht auf ein Wunder, sondern gehen Sie selbst an Ihre eigene Wunderproduktionsmaschine. Leichter gesagt als getan? Auf den ersten Blick schon. Aber wir wollen ja nicht die Autobahn benutzen, sondern unseren geheimen Erfolgspfad. Wenn Sie Ihre jetzige Arbeit nicht wirklich lieben, sondern ziemlich sauer zur Arbeit gehen, weil Sie das Gefühl haben, Ihre Kraft zu vergeuden und ganz andere Talente besitzen, wenn Sie auf Vorgesetzte oder Arbeitskollegen sauer sind, wenn Sie meinen, dass keiner erkennt, was Sie wirklich leisten oder zu leisten imstande sind, mit welchem Gesichtsausdruck sitzen Sie dann an Ihrem Arbeitsplatz? Sehen Sie aus wie ein erfolgreicher und glücklicher Mensch? Sie werden sagen, natürlich nicht. Aber das will ich ja nun mit dieser Kassette werden. Gut, Wie groß ist Ihre Chance, als nicht erfolgreich dreinblickender Mensch eine bessere Position zu erlangen oder für eine Gehaltserhöhung vorgeschlagen zu werden? Machen Sie sich interessant. Sonst kommt man zu der Meinung, Sie sollten froh sein, wenn Sie wenigstens dort sitzen dürfen. Für Ihren Arbeitgeber oder für Ihre Kunden sind Sie nur interessant, wenn Sie Glück und Zufriedenheit ausstrahlen. Erfolgreiche Menschen ziehen Erfolgreiche an. Mit einem Versager oder Unglücksraben wollen nur Versager und Unglücksraben zu tun haben, damit diese im Vergleich zu sich selbst nicht ganz so schlecht abschneiden. Gleiches zieht Gleiches an. Und aus diesem Kreis können die meisten Menschen deshalb nicht ausbrechen, weil sie den üblichen Weg nicht verlassen. Seien Sie anders. Sie können es. Nutzen Sie also auch jetzt und heute an Ihrem Arbeitsplatz Ihre Zeit und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nur auf Ihre Erfolgserlebnisse, auch wenn sie noch so klein sind. Bevor Sie nicht von sich selbst begeistert sind und diese Begeisterung auf Ihre Umwelt ausstrahlen, können Sie nicht erwarten, dass sich andere Menschen für Sie begeistern. Das ist der Grund, weshalb Sie sich bereits über Kleinigkeiten freuen sollten. Denn damit beginnen Sie Glück und Erfolg auszustrahlen. Und das wird seine Wirkung nicht verfehlen. Der Nicht-Erfolgreiche erwartet bereits Anerkennung von anderen, wo er sich selbst noch keine Anerkennung zollt. Und er geht mit seinen Erfolgserlebnissen hausieren, was natürlich nicht honoriert wird. Nutzen Sie Ihre Zeit. Denn jede Minute kann Sie einen Schritt vorwärts oder rückwärts bringen. Zu Ihrer Zielkarte ist es also besonders nützlich, sich einen Terminplan zuzulegen, damit Sie gar nicht erst in Versuchung geraten, Ihre kostbare Zeit mit nicht erfolgsausgerichteten Tätigkeiten zu vergeuden. Und jetzt schreiben Sie bitte Ihren Terminplan für morgen, indem Sie nicht nur Ihre Arbeitstermine vermerken, sondern auch Ihre freie Zeit vorplanen, damit Sie sich daran gewöhnen, zu Ihren Zielen auch die Realisierung vorzudenken. Nun werden Sie immer systematischer Ihren Erfolg in den Griff bekommen. Goethe sagte zu diesem Thema: Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust, zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel Haus hält, fühlt sich in der Dunkelheit am wohlsten. Er mag die Posten nicht gern zusammenrechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirt nichts angenehmer sein, als alle Tage die Summe seines wachsenden Glücks zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht. Denn er weiß sogleich, was für erworbene Vorteile er auf die andere Waagschale zu legen hat. Das Leben ist gerecht mit uns, denn es gibt uns immer genau das, was wir von ihm erwarten. Erwarten wir Unglück, Krankheit, Pech, so werden wir es erhalten. Ja, wir ziehen es geradezu magnetisch an. Erwarten wir dagegen beständig und ohne Zweifel Glück, Gesundheit und Erfolg, so wird dies ebenso sicher in unser Leben treten. Wenn uns das Leben ungerecht, schwer und leidvoll erscheint, so zeigt uns dies auf, dass in unserer Einstellung zum Leben und zu unserem Schicksal ein Fehler vorliegt. Wer lächelnd das Beste erwartet, dem lächelt das Leben, dem neigt es sich zu, schrieb K.O. Schmidt bereits 1935 in seinem Buch »Die neue Lebensschule« und weiter: Wer mit seinen Gedanken ständig Widerwärtigkeiten, Hassgefühle, Krankheiten, Elend und Schicksalsschläge umkreist, der ruft nach dem Gesetz der Anziehung ungute Folgen herbei. Sie werden ab jetzt im Gegensatz hierzu nur noch positiv denken, das Gute bejahend und herbeiziehend, sonnig, edel und gesund, rein und liebevoll, sieggläubig und erfolgvertrauend. Nur so schaffen Sie Gedankenkraftfelder, die auf das Vorgestellte anziehend wirken. Positives Denken heißt nun aber nicht, naiv zu denken oder die Wirklichkeit zu verkennen. Positives Denken heißt, in jeder Lebenssituation das Beste zu erkennen und das Beste daraus zu machen. Es gibt kein Licht, das keinen Schatten wirft. Es gibt keinen Berg ohne Tal. Es gibt nichts im Leben, das nur aus einer positiven oder aus einer negativen Seite besteht. Alles und jedes auf dieser Erde hat Vor- und Nachteile. und eine realistische Denkweise sieht immer beide Seiten. Da wir jedoch ständig von den Medien nur die negativste Seite zu sehen und zu hören bekommen und obendrein dazu aus der gesamten Welt, was uns im Prinzip überhaupt nicht betrifft, benötigen wir allein zum Ausgleich dafür eine gehörige Portion positiver Nachrichten oder Erlebnisse, um nur einigermaßen neutral zu denken. Positives Denken ist also zuerst einmal nur der Ausgleich zu der gebräuchlichen negativen Denkart der meisten Menschen. Sagen Sie nun nicht mehr, mein Glas ist schon wieder halb leer, sondern, oh, mein Glas ist ja noch halb voll. Sagen Sie nicht mehr, mein Urlaub ist ja schon halb rum, sondern ich habe ja noch die Hälfte meines Urlaubs vor mir. Allein mit dieser Einstellung heben Sie sich bereits aus der Masse hervor. Der zweite Schritt des positiven Denkens ist, alles Jammern, Trauern und Wehleiden abzulegen, die Vergangenheit zu begraben, aus den Fehlern zu lernen und das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Denken Sie nicht, was war, sondern was nun wird. Einer der wichtigsten Schritte beim positiven Denken ist der, allen Menschen, die Ihnen eventuell einmal wehgetan haben, zu verzeihen und zu vergessen. Machen Sie mit keinem Menschen eine Ausnahme. Und wenn Sie ihn noch so sehr hassen, die Gedanken, die Sie denken, wirken nicht in erster Linie auf andere Menschen, sondern erst einmal auf Sie selbst. Sie beeinflussen Ihre eigene Gesundheit zum Nachteil, wenn Sie unfruchtbare, zerstörende und negative Gedanken in Ihrem Gehirn zulassen. Dem Sie etwas Schlechtes wünschen, wird dies nicht nur egal sein, ja, er wird es vielleicht nicht einmal erfahren. Es gibt Menschen, die hassen sogar ihre bereits verstorbenen Eltern und begreifen nicht, dass sie sich selbst damit schaden. Erlangen Sie also erst einmal innere Ruhe mit sich selbst, indem Sie andere gedanklich in Ruhe lassen. Positives Denken heißt, mit dem jeweiligen Gedanken den Erfolg und das Glück regelrecht vorzuprogrammieren. Hier gilt nun noch stärker der Satz, Gleiches zieht Gleiches an. Mit Ihren jetzigen Gedanken produzieren Sie Ihr Schicksal von morgen. Das ist auch der Grund, warum Sie es sich nicht mehr leisten können, mit negativ und destruktiv denkenden Menschen zusammen zu sein. Sagen Sie sich selbst im Laufe des Tages immer wieder, ich liebe das Höchste und Beste in jedem Menschen und ziehe deshalb nur noch Menschen an, die die höchsten, besten und positivsten Gedanken haben. Wollte man die wichtigste Regel der Überzeugungstechnik in einem Satz zusammenfassen, so würde wohl die erstaunliche Formel »Lass den anderen reden« das Ergebnis sein. Heutzutage sprechen die meisten Menschen selbst viel zu viel und es gibt kaum einen, der die Gabe hat, dem anderen interessiert zuzuhören. Auch hier wird deutlich, dass das anders als andere Sein zum Erfolg führt. Auch verkaufen heißt in erster Linie, zuhören zu können. Nur der schlechte Verkäufer schwatzt viel. Der gute Verkäufer, dessen Kunden sich wirklich vom Produkt überzeugen ließen, hat seine Kunden überhaupt nicht überzeugt, sondern er gab ihnen die Möglichkeit, sich selbst davon zu überzeugen und das bringt den wahren und dauerhaften Erfolg. Wenn Sie also andere Menschen überzeugen wollen, dann müssen Sie es so geschickt anfangen, dass sich Ihr Gesprächspartner selbst überzeugen kann. Dies gilt auch in der Ehe und nicht nur im Verkauf oder in der Mitarbeiterführung. Ein Mensch, der überredet wurde, ist noch lange nicht überzeugt. Und wenn er überzeugt wurde, dann ist es erstens fraglich, für wie lange, und zweitens hat auf jeden Fall sein Selbstwertgefühl darunter gelitten. Menschen zu überzeugen heißt, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu überzeugen und sich für die Idee oder das Produkt zu begeistern. Wie fängt man das an? Ganz einfach, indem man sie reden lässt. Menschen zu überzeugen heißt, herauszufinden, was dem anderen wichtig ist und ihm helfen, es zu bekommen. Und um zu wissen, wofür sich der andere interessiert, was ihm wichtig ist, was ihn begeistern kann, muss man ihn fragen. Und nun kommt der wichtigste Schritt, nämlich das Zuhören können, ohne den anderen zu unterbrechen und ohne dauernd seine angefangenen Sätze zu Ende zu führen, weil man angeblich schon weiß, was er sagen möchte. Versuchen Sie, von dem anderen alles zu erfahren, seine Wünsche, seine Ziele, seine geheimsten Träume, ohne natürlich aufdringlich zu werden. Und wenn Sie wissen, was ihn interessiert und begeistern kann, dann bauen Sie Ihre Idee so in seine Interessen ein, dass seine Wünsche mit Ihren Ideen oder mit Ihrem Produkt in irgendeiner Form befriedigt werden. Wenn Sie einen Staubsauger zu verkaufen haben und Ihr Kunde sagt, dass er keine Zeit hat, dann machen Sie ihm klar, dass er in Zukunft mit Ihrem Staubsauger sehr viel Zeit sparen kann, weil er leistungsfähiger ist als sein altes Gerät. Wenn Sie Ihren Traumpartner erobern wollen, dann versuchen Sie herauszufinden, wie er sich seinen Traum...